Tatsächlich ist wohl auch hierzulande gelegentlich die Begleitmusik zu dem, was in den Krisengebieten Jugoslawiens geschieht, schriller ausgefallen als nötig. Und die eindeutige Parteinahme unserer Außenpolitik hat wohl nicht nur in Serbien den Hass auf Deutsche herausgefordert, sondern wohl auch Irritationen im Verhältnis zu einem teuren Nachbar im Westen weiter bestärkt, zu Frankreich nämlich, dessen Staatspräsident diese Woche zu Besuch in Deutschland war. Aus diesem Anlass hat in der Zeit Joachim Fritz Vername die Beziehungen so skizziert. Im Grunde durchleben beide Partner seit dem November 1989 ihre bislang tiefste Beziehungskrise. Die französische Politik vermisst auf deutscher Seite oft das Fingerspitzengefühl. Diese wiederum mahnt Mitterrand zur Eile und Entschlusskraft, wodurch der im nächsten Schritt seine Befürchtungen bestätigt sieht, dass das alte Deutschland eben doch aller Beteuerung zum Trotz nicht mehr das alte ist und im veränderten Europa nur zu gern den Musterschüler und den Mahner, den Vorreiter und womöglich die Vormacht spielen möchte. Die deutsche Politik will die rapiden Entwicklungen dicht vor der eigenen Haustür, wie es im Jargon des Auswärtigen Amtes heißt, mit energischen Schritten begleiten. Frankreichs Außenpolitik will eher mit Vorsicht und Bedacht verhindern, dass sie in eine Richtung gerissen wird, in der sie eines Tages die Kontrolle verlieren könnte. Und zu Staatspräsident Mitterrand stellt der Zeitautor dann fest: Im Umgang mit der Macht im eigenen Land und auf seinem Weg durch ein halbes Jahrhundert Politik hat François Mitterrand vor allem eines schätzen gelernt: Stabilität von Staatswegen. Bewegung schließt das nicht aus, aber alles Plötzliche, Aufgeregte ist diesem bedächtigen Denken zutiefst suspekt. Mehr Bedachtsamkeit, weniger Aufregung, das könnte gelegentlich auch in der innenpolitischen Auseinandersetzung sachdienlich sein. Dann etwa, wenn wirklich ernste Fragen zu Wahlkampfthemen gemacht werden und wenn über vordergründigem Streit allzu leicht der Blick für das Wesentliche verloren geht. An das Wesentliche in der Debatte um Einwanderungsdruck und Asylproblematik hat im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt Helga Kempke erinnert. Wir lesen: Ob Einwanderungsgesetz oder verkürzte Asylverfahren oder abgeschottete Grenzen oder alles zusammen, diese Maßnahmen sichern nur kurzfristig den noch halbwegs vom Wohlstand wattierten inneren Frieden. Der Überlebenskampf draußen geht weiter und wird, wenn wir nicht morgen schon an der Grenze von der Schusswaffe Gebrauch machen wollen, uns so sehr beschäftigen wie nie zuvor. Gesetz ist mächtig, mächtiger ist die Not, schreibt Goethe in Faust 2. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Unterversorgung, Überfluss. Nicht jeder Hunger auf der Welt ist von den Satten verschuldet. Aber das leuchtet erst dann ein, wenn es den Kaffee bei uns nicht mehr zu Schleuderpreisen gibt, nicht mehr jede Mark staatlicher Entwicklungshilfe als 1,20 Mark in unsere Kassen zurückfließt. Wir wissen es längst. Das Wohlstandsgefälle ist lebensgefährlich. Für die Hungrigen sowieso und von jeher, aber nun auch für uns. Jedenfalls üben wir uns bereits in Selbstverteidigung. Dabei betonieren die Kampfbegriffe Scheinasylant, Wirtschaftsflüchtling und Asylmissbrauch eine mörderische Sackgasse, wo ein menschenwürdiger Ausweg zu suchen wäre. Unter der Überschrift Fatale Kurskorrektur befasst sich die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung mit einer von Wolfgang Schäuble verantworteten Empfehlung zur restriktiven Behandlung einwanderungswilliger Juden aus der Sowjetunion. So schrecklich klänge, fast ist man versucht zu sagen, dieser Tag ist ein Tag wie jeder andere für Jugoslawien. Von Kämpfen im Lande und von Beratungen über das Lande ist er beherrscht gewesen. Im Einzelnen heißt das: Beschuss der Städte in Kroatien, auf die Republik rollt eine Panzerkolonne aus Belgrad zu und in Den Haag haben erst die Außenminister der EG und dann die Staaten der WEU über Friedensmöglichkeiten für Jugoslawien beraten. Gleich mehr dazu. Unsere weiteren Themen heute Abend lauten: Französischer Staatspräsident zu Besuch in Deutschland. In Berlin hielt François Mitterrand eine politische Grundsatzrede und in den neuen Bundesländern informierte er sich über Investitionsmöglichkeiten. Unionsfraktion einig zum Paragraphen 218. Bundestag uneins über Steueränderungsgesetz. Wissenschaftsminister der neuen Bundesländer ordnen die Forschungslandschaft neu. Topspion ohne Fortune für Asyl in Schweden. US-Außenminister mahnt Palästinenser und Israelis zur Teilnahme an der Ostfriedenskonferenz. Russisches Parlament in Sorge über Wirtschaftslage. Und wie steht an dieser Stelle der Blick nach Wall Street und in die Tageszeitungen vom morgigen Freitag? Jugoslawien steht jedoch wieder einmal an der Spitze unserer heutigen Berichte. Die Lage im zerfallenen Vielvölkerstaat war heute für Beobachter unübersichtlich. Ein Grund dafür mag sein, dass es immer schwieriger wird, in und außerhalb des Landes zu telefonieren. Eines steht allerdings fest, von einem Abflauen der Kämpfe kann keine Rede sein. In Zagreb wurde aus Angst vor Luftangriffen totale Verdunkelung angeordnet. Von dort erreicht uns der kurze Lagebericht von Andres Murdisch. Auch einen Tag nach dem Inkrafttreten der neuesten für Kroatien vereinbarten Waffenruhe halten die Angriffe der jugoslawischen Armee auf kroatische Städte an. Seit Wochen schon können die Bewohner der ostslawonischen Stadt Vukovar ihre Keller kaum verlassen und auch heute wird von dort heftiges Artilleriefeuer gemeldet. Den Menschen in Vukovar, so die Berichte von Korrespondenten vor Ort, bleiben als Behausungen bald tatsächlich nur noch ihre Keller übrig. Alle Gebäude der Stadt weisen Beschädigungen oder gar Zerstörungen auf. Osijek, die größte Stadt Ostslawoniens, erlebte einen ruhigen Vormittag. Am frühen Nachmittag jedoch begann die jugoslawische Armee, die Stadt mit Granaten zu belegen. Kurz zuvor soll die Luftwaffe wieder den Flugplatz von Osijek bombardiert haben. An der dalmatinischen Küste haben sich die Kämpfe ausgeweitet. Auch in einigen Ortschaften nördlich der Hafenstadt Šibenik, das heute zwei Luftangriffe erlebte, wird neuerdings gekämpft. Die kroatische Nachrichtenagentur HINA meldet, ein Konvoi der jugoslawischen Armee mit rund 70 Panzern und 100 Geschützen rolle von Belgrad aus auf der Autobahn in Richtung Zagreb. In der kroatischen Hauptstadt kommt es derweil immer wieder zu Schusswechseln zwischen Angehörigen der kroatischen Ordnungskräfte und versteckten Scharfschützen.